3, 2, 1, 0. Access granted. Ihr hört die Trackstore Mix Mission 05 live aus dem Kinky Palace in Sinsheim. Wir sind beim Welcome to the Club Christmas Rave mit dazu geschaltet und das Ganze bis 6 Uhr. Drei Floors sind hier geöffnet, 17 DJs sind für euch heute Abend am Start und jetzt wird's richtig transig, eine Stunde lang für euch. Tala 2XLC. Die Trackstore Mix Mission 05. We just can't get enough. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Mix Mission 05. We just can't get enough. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Mission 05. We just can't get enough. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Nothing that can satisfy you in my heart, you're in my mind. You got me, you got my mind. We'll be right back. ist der Welcome to the Club Christmas Rave 2005. Für euch in the Mix, Talaz 2XLC.